daran liegen, dass ich in einem falschen Bundesland lebe. Scheint ja eine fest gezimmerte Arbeitshypothese zu sein. Ja, irgendwie. Wenn die jetzt mal nicht stimmt, wenn, also Arbeitshypothesen sind dafür da, dass man sagt, sie sind klasse, oder aber sie sind ein Griff daneben. Angenommen, die Arbeitshypothese stimmt nicht. Sie würden morgen früh aufwachen und sagen, boah, mein Bayern, was würde sich für Sie verändern? Ist für mich nicht so gut vorstellbar. Wann hatten Sie dieses Gefühl, morgens aufzustehen und zu sagen, boah, ich schaue zum Fenster und das ist mein Land oder mein Haus oder was wäre das Wort? Ich schaue zum Fenster raus und ich sehe was? Ich sehe die Natur. Also das ist schon was, wo ich mich drüber freuen kann, dass ich hier in der Pampa sitze. Aber ich würde gerne einen Satz mit mein. Ja. Ich nehme ruhig mal, sind wir mal ganz mutig, nehmen wir mal so ein totes Wochenende. Ich wache morgens auf und vielleicht mache ich die ersten Schritte, vielleicht mache ich die aber auch bloß in Gedanken, in der Imagination. Und ich begrüße irgendetwas mit mein. Was wäre meine das? Meine Wohnung. Ich begrüße meine Wohnung. Ja, das ist die Wohnung ist hier mein Schutz. Okay, also dann streicheln wir die Wände mit der Tapete oder auch ohne Tapete. Und was wäre das Nächste, was Sie an so einem leeren, lochähnlichen Wochenende begrüßen könnten im Sinne von, das ist mein... Meine Tiere. Das sind meine Tiere. Okay. Und mein Kind sowieso, klar. Das ist ja nicht da. Aber die ist das ja nicht haben, da. Ja, genau. Blöd, die haben ja ausquartiert. Ja, genau. Wie wär's denn, also es ist meine Wohnung, es sind meine Tiere. Wie wär's denn, wenn wir sowas ganz, also wir können uns entscheiden, was ganz Spektakuläres zu nehmen und sagen, ich begrüße mich hier in meinem Leben. Oder wir können etwas weniger Aufgeregtes sagen, ich begrüße meinen Tag, meine Zeit, meine Minute, meine Sekunde. Was wäre das dann an so einem alleinigen Wochenende? Also es ist so, dass ich mich schon ein Stück weit arrangiere und es auch, also heute zum Beispiel habe ich es auch ein Stück weit genossen, nachdem ich eine anstrengende Woche hatte, hier für mich zu sein. Ja, da kann ich schon sagen, ja, das ist jetzt gut, ne? Also Arrangement klingt eher, ich muss mich arrangieren. Naja. Das ist das andere und ich. Ich wollte jetzt eigentlich von hinten durch die Brust dieses Mein in den Vordergrund stellen. Ich. Was wäre das? Was wäre diese Begrüßung? Es ist meine Stunde, die gehört mir. Da mache ich das, was zu mir passt. Was täten Sie in dieser Stunde? Naja, das, was ich heute gemacht habe, ne? Also Zeitung gelesen, in der Sonne gesessen, auf dem Balkon und ein bisschen in der Wohnung rumgekuschelt. Aber ich bin mir nicht sicher, das macht mich nicht wirklich glücklich, glaube ich, ne? Also was mich ein bisschen erschreckt, ist auch, dass ich beobachte, dass ich mich auch hier nicht nach draußen gern bewege. Also ich gehe nicht gern aus dem Haus hier. Ich setze mich ins Auto und fahre weg. Aber ich setze mich hier nicht, ich gehe hier ungern vor die Tür. Also ich habe wie so eine Blockade, mich zu zeigen. Weil wir auch gar nicht so genau wissen, wer ich, mein Gebiet, mein Körper, mein Bereich, meine Seele, mein Haar, mein Pickel, mein Fuß. Ja, ich hab mich da total verloren in den letzten Jahren. Also das ist stärker geworden. Vor circa zwei Jahren war ich mit einem Mann zusammen, der Australier ist, und ich bin also mehrmals im Jahr hin und her geflogen und er war auch öfter hier, und wir hatten auch gemeinsame Pläne und das ist alles dahin gegangen, also schief gegangen, und das war für mich auch so die Perspektive, in die Bewegung zu kommen, was Neues zu machen und auch von mir aus in ein anderes Land zu gehen. Das kann ich mir vorstellen. Also dazu muss ich sagen, dass ich immer stärker zu anderen Kulturen hingezogen fühle. Das ist in meiner Herkunftsfamilie väterlicherseits begründet. Und angenommen, ich würde Ihrer Arbeitshypothese folgen, dass eine Bewegung, eine Veränderung, ein anderer Ort, dass das tatsächlich die Lösung wäre. Ich sehe im Moment, das ist nicht die Lösung, weil ich will mich jetzt erstmal hier finden, bevor ich neue Schritte gehe. Da bremse ich mich schon selbst, beziehungsweise ich habe die Tochter als Bremse. Dann wäre das ganz spannende Experiment, dass wir beides verbinden, weil Sie sind ja hin und her gerissen. Ja. Ich muss hier bleiben, aber eigentlich denke ich mir, es ginge mir besser, ich wäre nicht hier. Naja, ich weiß aber nicht, wo ich hingehe dann. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Also insofern würde ich versuchen, wir probieren Experiment, dass wir beides unter einen Hut bekommen. Die klang relativ lustlos mit der Begrüßung von ihrem Tag am Wochenende. Ja. War wie sie jetzt nicht so richtig überzeugt. Mhm. Aber angenommen, obwohl die Sicherheit ihrer Wohnung ihnen wichtig ist, sie würden morgens aufwachen, und sie würden so tun, als ob, wenn sie aus dem Bett aussteigen, das ein Stück Wüste wäre? Wüste? Ja. Australien hat doch so viele, viele Strecken von Sandwüsten. Ja, okay. Wir tun so, als ob sie aus dem Bett raussteigen und sie finden, ob das jetzt in Afrika oder ob das in Australien ist. Es ist einfach sie setzen die Füße auf den Fußboden, es tut sich was vollständig Neues auf, es ist eine Wüste. Sie entdecken sozusagen, oder sie müssen entdecken, wenn sie mit ihren Füßen auf den Boden gehen, ja Gott, sakra fix, wo ist jetzt das Wasser? Mhm. Wo finde ich den Schatten? Mhm. Aufs Klo muss ich auch. Das kann ich, glaube ich, sehr gut, mich organisieren. Ganz genau. Ja, das kann ich sehr gut. Das spüre ich. Ja. Und insofern ist so diese Imagination, ich steige zwar in meinen normalen Alltag, aber ich tue so, als ob ich mich in diesem Alltag völlig neu erfinden muss. Ich muss finden, wo das Klo in der Wüste ist. Ich muss finden, wo ich das Wasser finde. Ich muss vor allen Dingen gucken, wo der Schatten ist. Und dann organisiere ich mich. Und mit der Organisation beginne ich auch, mich zu spüren. Und wenn ich mich spüre, kann ich auf die Straße gehen und sagen, hey, bin ich jetzt in Bayern oder bin ich in der Wüste? Hm. Bin ich in Bayern oder bin ich in der Wüste? Jetzt habe ich Sie ein einziges Mal hoffnungsfroh in diesem Gespräch erlebt, als Sie gesagt haben, organisieren kann ich mich oder kann ich? Kann ich gut, kann ich beides gut, ja. Kann ich, also, ja, doch. Und insofern? Also ich habe auch Angst, ne? Habe ich verstanden. Weiß auch meine Angst, wenn ich irgendwo ausgesetzt werde, was weiß ich, in der Wüste. Also es macht mir natürlich tierisch Angst, aber gut. Wir haben ja die Wüste in die Wohnung verlegt. Ja, im Grunde genommen schon, ja. Und das Abenteuer, was immer Sie in Ihrem Sehnsuchtskopf haben, das Abenteuer ist, glaube ich, das, was Fantasiebegabte jeden Tag in ihren Alltag einladen können. Es ist, als ob sie sich so einen Wochenplan machen können und sagen, morgen werde ich in der Wüste aufwachen. Übermorgen werde ich in einem windzerfurchten schottischen Eiland aufwachen. Ich werde jeden Tag die gleichen Aufgaben machen müssen. Wasser finden, Zähne putzen, Tee kochen, Klo gehen. Am dritten Tag, wo wollen Sie da aufwachen? ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir knackt es gerade noch nicht so. Das Licht geht noch nicht auf. Ich weiß nicht, auf was wir hinausgehen. Tut einfach so, als ginge es auf. Wo wollen Sie am dritten Tag aufwachen? Ja, am dritten Tag, okay. Irgendwo im Süden in einer belebten Stadt am Meer. Und Sie würden aus dem Bett aussteigen? Wir wollen ja gucken, ob es das Knacken kommt. Und Sie würden so tun, als ob Sie in dieser belebten Stadt wären. Was wäre der erste Schritt in dieser Stadt? Ja, ich würde mal ein bisschen mich hübsch anziehen und promenieren gehen. Und die Leute beobachten? Mhm. Sich so eine kleine Strandbar suchen? Da hätte ich schon wieder zu viel Schiss, da alleine reinzugehen. Okay. Also das heißt, irgendwie so im Stehen Kaffee nippen? Ja. Ja, wobei ich glaube, ja, ich setze mich doch, glaube ich, doch erstmal auf eine Bank und nehme mir da meine Wasserflasche. Und wenn wir jetzt so tun, weil Sie leben in der Imagination. Ich versuche nur das anzuzapfen, wo Sie eine hohe Kompetenz haben. Zeit Ihres Lebens, zumindest intensiv seit 2 Jahren, sagen Sie, es wäre für mich leichter, ich wäre woanders. Lass uns doch diese Imagination nutzen, weil wir wissen ja gar nicht, ob es anders wäre. Ja, ja, eben. Wir haben es ja nur im Kopf. Ja. Und ich tue nichts anderes als dieses: Ich wäre woanders und alles wäre gut. Mhm. In dieser Imagination leben, davon zehren Sie seit Jahr und Tag. Ja, ja, ja. Und wie wäre es, wenn wir es kleiner machen? Und wie wäre es, wenn wir sagen, es muss nicht tatsächlich passieren? Mhm. Sondern ich tue so, als ob dieser verschlissene Teppich tatsächlich das Pflaster ist von dieser Stadt am Meer. Mhm. Sie sind die Imaginationskünstlerin. Ich bin eine ganz radikal praktisch Denkende. Ich habe mich in Ihre Welt einladen lassen. In meine kann ich Sie gar nicht einlassen, weil Sie einladen, weil Sie ja ganz fest davon überzeugt sind, wäre ich woanders, alles wäre gut. In dieser Fantasie leben Sie schon viele, viele Jahre. Und ich habe versucht zu sagen, hey, da wo du bist, ist dein Zuhause. Ja. Weil das ist meine praktische Haltung. Aber ja, da haben sie gesagt, oh Gott, da pfeife ich so ein bisschen drauf. Klingt gut, aber ist für einen Mülleimer. Insofern ist das, was ich Ihnen vorschlage, morgen Wüste, übermorgen schottisches Eiland. Okay. Am dritten Tag im Süden das Pflaster. Und ich würde auch nicht spektakuläre Situationen nehmen, sondern das, ich mache kurz die Augen zu und ich spüre, dass das Kopfsteinpflaster unter meinen Füßen ist. Ich stehe an meiner ollen Kaffeemaschine und ich tue so, als ob das der Tee ist aus Highland. Mhm. Und ich schlürfe und ich mache die Augen zu. Und ich tue so, als ob ich da wäre. Und ich tue so, als ob ich mich dann gefunden hätte. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag sich wieder einen Ort auszusuchen. Und bis dahin sind Sie so eine Profifrau, von dem ich tue so, als ob es woanders leichter wäre, dass Sie zusehends sicherer sein werden, wenn Sie entweder den Boden unter Ihren Füßen spüren oder aber die Tasse Tee auf Ihrer Zunge, vielleicht sich sogar ein bisschen die Zunge verbrennen, oder aber die imaginäre Sonne auf der Haut spüren und Sie werden wissen, ich kann mir jederzeit den Ort einladen. Da, wo ich das wäre, was ich gern sein möchte. Naja, ich habe das phasenweise auch schon praktiziert, dass ich mir das vorgestellt habe. Nur merke ich, ich komme da auch nicht weiter, weil ich dann mich so in meiner Fantasiewelt geflüchtigt habe und dann auch nicht wirklich in der Realität bin. Also dann müssten wir diesen Stundenplan. Also ich finde ihn nach wie vor gut. Es ist, aber was ich gut finde, müssen Sie ja nicht sozusagen eins zu eins übernehmen. Es kann nur so ein Anstoß sein. Ja, ja. Wenn Sie sagen, hey Lemle, ich bin so eine Imaginationskünstlerin, dass ich mich dann ganz verliere, dann müssten wir in den täglichen Reiseplan das finde ich klasse. Wir schreiben in den täglichen Reiseplan rein, das Klo zu finden erwies sich als schwierig. In dem Augenblick, wo ich das heimische Klo aufsuche, holt mich auch die Realität wieder ein. Ja, ja. Dann hätten wir beides. Ja, ja. Die Kraft der Imagination und die Realität, die Sie sich ja längst geschaffen haben mit dem gemeinsamen Leben Ihrer Tochter. Ich biete Ihnen diese Bilder an, hoffe natürlich mit tiefster Inbrunst, dass sie wirken. Sollten Sie das Gefühl haben, das war wirklich ein Griff komplett daneben, dann würde ich Sie bitten, dass Sie mich nochmal anrufen und wir gucken tatsächlich auch nach einer therapeutischen Adresse. Wie sich diese Imagination, wenn ich wo wäre, dann wäre ich sicher, ich wäre ich, vielleicht auch noch in seiner einer sehr praxisorientierten Arbeit nacharbeiten ließe. Wollen wir so verbleiben? Ja, okay. Wenn ich wo wäre, dann wüsste ich, wer ich wäre. Und wenn ich aufs Klo gehe, weiß ich, dass es mein Klo ist und mein realer Tag anfängt. Okay. Ich danke Ihnen, dass ich mit Ihnen diese Bilderreise machen durfte. Ja, ich danke Ihnen auch. Alles Gute. Ja, tschüss, gute Nacht. 089 51 8 51. Und unser erster Anrufer. Guten Abend. Guten Abend, Brigitte. Ach, ich werde ja heute gut behandelt mit Vornamen. Und ja, guten Abend. Ich bin der Rainer Flächendreher vom Blindeninstitut. Ich habe Ihre Kollegin das schon gesagt. Ich habe schon ein paar Mal bei Ihnen anrufen wollen. Mhm. Und zwar habe ich so ungefähr 3% Sehkraft. Das ist fast wie nicht. Mhm. Und ich habe eine Freundin gehabt, die war so 9 Jahre jünger wie ich. Und die hat vielleicht so 6% Sehkraft gehabt und starke Gehbehinderung. Und ihre Mutter war so dagegen, dass ich mit meiner Freundin mit anderen Behinderten und Betreuern in Urlaub fahre. Und dann wollte ich von ihnen wissen, ob die Eltern in ganzen Deutschland alle so Angst haben, dass die Behindertentochter mit anderen Betreuern in Kontakt kommen. Ob die alle so viel Angst haben. Das ist das, was ich von Ihnen wissen wollte. So ganz einfache Frage. Wir machen jetzt einfach eine kurze Stichprobe bei den Zuhörern. Ich kann das natürlich allgemein nicht beantworten. Was höre ich in dieser Frage bei Ihnen raus? Ja, und zwar, die hieß Christiane Jäger. Wir haben uns privat getroffen. Mama, sie war bei mir hier in der Wohngruppe, wo ich bin. Mhm. Und sie wohnt drüben in der Ohmstraße. Das ist nur anderthalb Kilometer weg. Und wenn sie nach Hause fährt, das ist in Hessen nach Offenbach. Und die Mutter hat mich mal mitgenommen. Wollen wir mal so die ganzen Daten, also wir vergessen die ganzen Nachnamen und die ganzen Orte, damit uns der Schutz der Anonymität gewährleistet ist. Ich habe auch den Vornamen komplett, der war, glaube ich, Otto, gell? Nee. Ja, wieder den richtigen. Mein Name, Rainer. Der war, glaube ich, Otto. Okay. Rainer. Nein, wir wollen es doch bei dem anonymen Namen lassen. Und da habe ich halt dann die Freundschaft auch aufgegeben, und weil die Mutter wirklich stocksteif erreichen wollte, diejenige, dass ihre Tochter sich nichts von anderen Betreuern sagen lassen dürfen. Ich kann die Frage allgemein nicht beantworten. Wobei kann ich konkret helfen? Heißt es? Ich wollte von Ihnen wissen, wenn ich jetzt eine andere Freundin finden würde in Landkreis München, Oberbayern, Würzburg, es gibt ja verschiedene Behinderteneinrichtungen. Mhm. Sind alle Eltern so ängstlich oder gibt es auch Eltern, die das lockerer sehen, wo die Behinderte halt mal ein bisschen selbstständiger sein dürfen und sich von anderen... Würde sie das erleichtern? Moment, wir machen es jetzt mal ganz... Also ich schwindel ja selten, aber angenommen, ich würde schwindeln, also schon mal so richtig feste Lügen und würde so tun, als ob ich die zukünftigen Eltern einer zukünftigen Freundin kennen würde und würde sagen, die haben überhaupt nichts gegen diese Behinderung. Also die nächsten Eltern, ich lüge jetzt mal fest, weil ich kann es ja gar nicht sagen, aber ich lüge jetzt mal. Ich schwindel jetzt mal, also wirklich gnadenlos und schamlos und würde sagen, die nächsten Eltern sind nett. Was würde sich für Sie verändern? Ja, wenn die Eltern sagen würden, ja, ich ihre Freundin, also die dürfte mit und sie hätte das Vertrauen an andere Betreuer, dann würde das klappen. Also zum Beispiel, wenn ich fahre immer zum Schwarzwald jedes Jahr. Und wie würde es Ihnen gehen? Wir wollen mal gucken, was Sie dabei steuern können. Angenommen, Sie wüssten, die nächsten Eltern sind nett. Was würde sich bei Ihnen verändern? Ja, wenn diejenige ihre Tochter mitfahren dürfte, da ging mir sofort auch einiges besser. Oh, wie ist das denn, wenn es Ihnen besser geht? Es ist irgendwie lockerer, ne, für mich. Ja. So habe ich halt einen Kampf, wir dürfen uns nicht gegenseitig helfen im Blindeninstitut. Und da tue ich mir auch sehr schwer. Wie sind Sie, wenn Sie locker sind? Ja, so bin ich recht locker, aber... Also Sie wären lockerer? Lockerer, ja, weil dadurch, dass ich die Probleme habe, sehe ich also sehr viel negativ. Das glaube ich Ihnen gerne. Zum Beispiel, wenn, ich sage es Ihnen nochmal, wenn ich mit meiner Wohngruppe wegfahre nach Haslach, das ist so ein Club, der macht Behindertenfreizeiten. Und da sind wir so 2 Wochen lang weg von unserem Betreuer in Würzburg. Dann sind die von Schwarzwald so lang 2 Wochen für uns zuständig. Und die, dann müssen wir so lang auf die hören und nicht auf die Betreuer, die uns schon 20 oder 10 Jahre kennen. Und ich würde so gerne nochmal die Rolle rückwärts machen und mir Sie vorstellen. Ja, also ich, es wäre, Sie würden nicht mehr sich so negativ fühlen, Sie wären lockerer. Sind Sie, wenn Sie lockerer sind, wenn Sie es nicht mehr so negativ sehen? Weil wir wollen ja immer noch mit dieser, der zukünftigen Freundin in Kontakt kommen. Und ich stelle mir Sie jetzt gerade vor, Sie sehen es nicht mehr so negativ. Mit diesem Negativsehen haben Sie auch nicht mehr so viel Angst vor den ekligen Müttern von diesen Freundinnen. Sie sind lockerer. Wie würden Sie dann auf die Mutter vielleicht auch zugehen können oder auf die? Das ganz locker. Jawohl. Und wie sieht das aus, dieser locker vom Hockersatz? Tja, das müsste ich. Gut, ich habe jetzt eine Frau kennengelernt, die ist allerdings 22 Jahre jünger wie ich und ich wüsste nicht, ob die Mutter es erlauben würde, weil sie hat keine Gehbehinderung, sie ist aber auch blind. Wie sind Sie, wenn Sie locker sind? Locker vom Hocker? Ja, ich bin am fröhlichsten, weil ich wohne ja hier in der Wohngemeinschaft. Wie sind Sie, wenn Sie es nicht so negativ sehen? Weil Sie nehmen das Negative ja bereits voraus. Und völlig in Ordnung, aber ich will ja nochmal weiter an dieser Haltung basteln. Sie sind lockerer, Sie gehen nicht von vornherein aus, dass die Mütter schräg sind, sondern Sie gehen einfach davon aus, dass es klappen könnte, Sie sind lockerer. Wie würden Sie denn auf diese junge Frau zugehen? Ja, das weiß ich. Deswegen kann ich die Frage jetzt auch Ihnen nicht so ganz beantworten, weil ich als fast blinder Mensch nicht so die Gelegenheit habe, Behinderte kennenzulernen mit inklusive ihrer Mutter. Ich habe mich zwar angemeldet in Offenbach in so einer Behindertenfreundschaftsvermittlung und die melden sich bei mir, wenn eine Person gefunden wird. Und trotzdem bleibe ich nochmal zäh, weil Sie können sich sehr wohl wunderbar ausdrücken. Sie haben eine gute Sprache. Wie sähe so ein Satz aus? Wir kennen weder richtig die Frau noch die Mutter, sondern wir sprechen hier nur, was sein könnte. Wie sähe von Ihnen zum Beispiel ein Satz aus? Sie würden es nicht so negativ sehen und Sie wären locker. Was für einen Satz könnten Sie dann sagen? Ja, dass es mir besser ging, wenn die Freundin sozusagen irgendwann mal auch mit mir zusammen mit anderen Menschen also in Urlaub fahren dürfen. Wir müssen ja erstmal was im Angebot haben. Wie bringen Sie sich denn im Angebot? Also das sind ja schon wieder so Forderungen. Also ich stelle mir Sie gerade vor, was sagen Sie oder wie sprechen Sie? Welchen Satz haben Sie drauf oder welchen Witz haben Sie drauf? Sie sind positiver gestimmt und Sie sind locker. Ja, ich könnte der Mutter sagen, ich werde nicht mit einer gehbehinderten Freundin ganz ohne Betreuung alleine fortgehen wollen, weil das schaffe ich nicht. Und jetzt sagen wir es noch positiver. Weil ich dazu... Jetzt sagen wir es noch positiver. Ich habe ein Herz. Ja, und ja. Mein Herz trage ich auf der Zunge. Und wenn ich mit jemandem wegfahre, darf er mein Herz spüren und er wird meine Sprache hören. Das ist zum Beispiel was Positives, oder? Ja, und es war so gewesen. Wir müssen das jetzt erstmal üben. Ich will es erstmal hier von Ihnen hören, ehe wir jetzt wieder die ganzen Negativgeschichten uns einzischen. Wie ist das? Wie sprechen Sie, wenn Sie Ihr Herz auf der Zunge haben? Und wenn Sie es locker nehmen? Ja, ich müsste es wieder neu... mich wieder in euch verlieben. Und wie also, sind Sie, wenn Sie verliebt sind? Ein wenig lustiger als wie so ein bisschen unten am Boden. Wie sind Sie, wenn Sie lustiger sind? Ja, ich spreche da ein wenig verschiedenen Dialekt nach und bringe die Leute zum Lachen. Olmecht, sagen die Franken. Weiter? Ich will zuhören. Und ich habe ja gemerkt, Sie kommen ja aus dem Ruhrpott. Ja. Also das wollen wir mal sehen. Ja. Weiter? Und? Wie sprechen die Berliner? Icke. Wie sprechen die, jetzt kommt der Dauerbrenner, die Sachsen? Ja, ich möchte mal nach Sachsen, Zug 8.30 Uhr. Wie sprechen die Bayern? Grüß Gott miteinander. Wie sprechen die Franken? Das will ich nochmal hören. Grüß Gott, wir fahren heute an Mee, also an Main. Jawohl, wie sprechen die Unterfranken? Das, ja, an Mee. Also ich fahre morgen mal nach Aarstee. Das ist in Arnstein, ist ein Stadtteil von Würzburg. Jetzt gefallen Sie mir. Und wenn Sie so auf irgendwelche Schwiegermütter zukünftiger Art zugehen, mit diesem Humor... mit diesem Dialekt. Mein Herz fliegt Ihnen zu. Ich habe jetzt keine Tochter gerade im Angebot, aber mein Herz fliegt Ihnen zu. Nee, ist schon klar. Aber in dieser Haltung werden Sie wesentlich eher... Entschuldigung, ich habe ein bisschen Husten. Ist völlig okay. In dieser Haltung können Sie auch auf die Leute so zugehen, dass Sie Ihr Ziel leichter erreichen. Ja. Brigitte, nochmal, ich war gestern mit meinem Kollegen, Betreuer, in so einem Fest, Musikfolkfest, und da merke ich halt, dass manche Behinderten gar nicht so auf blinde Menschen zugehen, und wenn es laut ist. Ich habe das verstanden. Dann bin ich auch, da kann ich fast keine Leute ansprechen, wenn sich niemand mit mir kontaktiert. Ich habe dann erst was gegessen. Ich möchte gern da unterbrechen, weil sonst rutschen wir wieder in so einen Negativkreis, alles was nicht geht. Lass uns in diesem das Gespräch... Das stimmt schon, nur was schlagen Sie mir vor, weil wie gesagt, ich muss immer mit Begleitung verschiedene Wohnheime besuchen. Ich kann nicht alleine Beispiel nach München zum Blindeninstitut. Ich möchte so wahnsinnig gerne diesen Negativkreislauf wieder durchbrechen und möchte an diesen kurzen Moment in unserem Gespräch erinnern, wo ich einen lockeren, durchaus fröhlichen Menschen erlebt habe, der tatsächlich auch die Stimmung rumreißen kann. Das heißt, dass ich mich eigentlich nur aus diesem Gespräch verabschieden kann und sagen kann, wenn ich diesen Menschen, wie ich ihn hier erlebt habe, locker, heiter, wie der Franke, der Unterfranke, der Berliner, der Sachse. Ich weiß, was ich jetzt sagen wollte. Auf keinen Fall in Zimmer hocken bleiben, immer wohin gehen. Stimmt? Und so sein, wie Sie sind. Hier ja. In unserem Gespräch. Mein Herz ist Ihnen zugeflogen. Alles klar. Ich höre Ihnen schon sehr lange zu. Und jetzt ist Ihnen mal, wie gesagt, ich habe leider keine Tochter im Angebot, aber das Herz von mir haben Sie. Klar. Nee, weil ich kenne ja in der Ohmstraße eine Frau. Ja, ne? Ich würde gerne hier Schluss machen, weil ich habe so Angst, dass wir wieder in diesem Negativ, weil Sie lachen jetzt gerade so nett. Ich möchte mich hier gerne von Ihnen verabschieden. Darf ich das? Ja, Sie dürfen mir auch gerne die Daumen drücken, dass es vielleicht jemand finde. Sei es in Offenbach oder in irgendwo. Und wenn Sie es auf Sächsisch machen, wie ging das auf Sächsisch? Auf Sächsisch, ach, na, hören wir mal. In 8.30 Uhr bin ich in Offenbach und 10.30 Uhr fahre ich wieder nach Würzburg. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Tschüss. Ich lasse den Dom in Köln. Alles Gute. Alles Tschüss. Klar, danke. Tschüss. 089 51 8 51. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Hallo, guten Abend, Frau Lemmle. Ja? Ich hätte gern eine Beratung von Ihnen. Und zwar geht's um meine zwei Töchter. Also die eine ist 36, die andere 34. Und die haben seit 6 Jahren keinen Kontakt wieder zueinander. Und also 4 Jahre habe jetzt ich zur Jüngeren Kontakt gehabt und die blockt jetzt auch ab. Und das belastet mich sehr. Jetzt weiß ich nicht, was habe ich falsch gemacht, was mache ich falsch. Weiß nicht, was man machen soll. Tut bitter weh, gell? Ja. Ums Sprich. Ja. Es kommt Muttertag, es kommt Geburtstag, Ostern war und ja, ich bin oft sehr traurig. Sie haben nur mit einer Tochter Kontakt gehabt oder mit beiden? Mit beiden. Also mit die letzten 4 Jahre. Also 6 Jahre dauert der zwischen den beiden. Und die jüngere Tochter und die ältere war der Kontakt gut. Und seit 2 Jahren blockt die jüngere ab. Und die Jüngere blockt auch zur Älteren ab, geht auf keine Versöhnungsversuche ein und also macht total zu. Also es gab vor 6 Jahren auch einen Anlass dazu, dass die beiden sich heftig in die Wolle geraten sind. Genau, genau. Mhm. Also so richtig voll fett. Also die haben sich verletzt, wie auch immer, ich weiß es gar nicht genau, aber es geht nicht um Geld, finanzielle Sachen nicht. Und ich habe nachgefragt, warum das so ist und konnte keine Antwort kriegen. Weiß nicht, warum. Und das hat sich jetzt so entwickelt. Gibt es denn in diesem Drei-Mädel-Haus, in diesem Hühnerhaufen, in diesem gackernden und hackmäßig gackernden Hühnerhaufen, da beziehe ich sich jetzt, Entschuldigung, mit ein, gibt es da Männer? Ja, den Vater. Der Vater. Und beim Mann, ja. Was sagt, und die bei den beiden Mädels, Männer? Also die hatten Beziehungen. Mhm. Und das war nichts Passendes dabei scheinbar. Und die haben sich dann wieder getrennt. Die beiden leben alleine jeweils? Ja. Auch keine Kinder? Nein. Sie haben noch nicht mal Enkelkinder, ich auch nicht. Schrecklich. Da könnte man sich ja wenigstens auf die stürzen, dann hätten wir schon eine Lösung. Ja. Bei meinen Freunden, da höre ich jedes Mal, wenn ich die treffe, kriege ich dann immer wieder Fotos gezeigt und das glückliche Leben setze ich, aber das hilft uns ja nichts, geht nicht. Was sagt denn Ihr Mann dazu? Der hält sich raus. Er hält sich raus. Männer wollen ja eher immer Friede, Freude, Eierkuchen, immer so gleich, fortlaufend und Harmonie. Ja, Harmonie, genau. Sie auch, gell? Ja, wir hätten es auch ganz so, das ist klar. Und Sie und Ihr Mann haben auch Harmonie? Ja, ja. Ab und zu gibt es ein Gewitter und dann gibt es wieder Sonnenschein. Ja. Also das heißt, Ihr Mann und Sie haben es gut miteinander, Sie können sich zoffen und Sie können sich auch wieder vertragen. Ja. Mhm. Und wenn ich mir das jetzt alles vorstelle, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre und wenn ich Sie dafür würdige, dass Sie eine Lebensleistung auch das heißt auch, es ist eine Lebensleistung, die Sie schildern. Sie sind mit einem Partner lange, lange Jahre zusammen. Sie sind in der Modellfunktion eine wunderbare Mutter, an der sich die Töchter orientieren können. Sie haben die wirtschaftliche Situation gemeistert. Sie haben ihre Kinder großgezogen. Sie können einfach sich doch zusammen mal mit ihrem Mann aufs Sofa setzen und können sich den Elternorden an den Pullover stecken. Wir haben unsere Sache gut gemacht. Und noch nicht mal so im Sinne, wir haben einen Fehler gemacht. Was haben wir bloß falsch gemacht? Beide Mädels sind nicht verheiratet. Sie haben keine Kinder. Sie schaffen es partnerschaftlich nicht. Da kann man sich ja ganz, ganz schön mit in den Keller ziehen, gell? Ja, ja. Und wenn wir das nicht tun, sondern auf dem Sofa sitzen bleiben, ihr Mann und sie Hand in Hand und sagen, wir lassen uns von keinem und niemanden sagen, rückmelden oder spiegeln oder auch die eigene innere Stimme wird unterdrückt, dass wir was falsch gemacht haben. Sondern wir sitzen hier auf dem Sofa, haben unseren Elternorden, haben vielleicht sogar unseren Lebensorden, das Bambi für unser Leben bekommen. Und aus dieser Perspektive, können Sie sich das vorstellen? Ja, ja, das versuche ich oft zu machen. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe, ja. Und dann ist die Angst wieder eben vor einem Feiertag oder so und dann wieder die Enttäuschung oder Hoffnung. Also Hoffnung habe ich auch so oft. Mhm. Ich schreibe Briefe, habe mich schon entschuldigt und habe immer geschildert, wie schön es war und was für schöne Situationen wir schon gehabt haben und lustige, wo wir alle nur beieinander waren. Und ja, sind keine Sie Antwort. Sind Sie immer in die Bittstellerhaltung gegangen? Lange, jetzt nicht mehr. In welcher Haltung sind Sie jetzt? Ich versuche mich auf Positives zu erinnern und auch zum Sagen. Also die. Kennen Sie Groll? Ja. Wie leben Sie diesen Groll aus? Schimpfen wir Rohrspatz? Mit den Töchtern? Nein, das nicht mehr eigentlich. Das war, solange sie im Haus waren, hat es dann schon mal gekracht. Also seitdem die jetzt so verstritten sind, kriechen sie in der Bittstellerhaltung rum im Sinne von denkt positiv, denkt an die schönen Zeiten, lasst uns wieder gut sein. Kann ich mir das so vorstellen? Genau. Also ihre beiden Hühnerhof-Gagschen haben von Ihnen noch nie gehört, dass Sie mit Ihrer Streiterei Ihnen sowas auf den Senkel gehen, dass Sie das Osterfest ab sofort für Weihnachtsfest erklären? Das habe ich noch nicht gemacht. Fände ich genial. Wir haben einen Muttertag, ich vermute, dass der bei meinen Kindern auch ausfällt. Ich würde diesen Muttertag völlig skurril umdeuten. Wie könnten wir den total skurril umdeuten und ihren Töchtern auch eine total skurrile, wie könnten wir diesen Muttertag so umdeuten und ihre Töchter gleichzeitig auch noch auf den Topf setzen? Weil solange sie immer in der Bittstellerhaltung und es ist alles positiv, können die ja weiter ihre negativen Seiten ausleben. Sie wissen ja, die Mama versucht immer wieder das Klebeband. Wir machen es mal anders. Muttertag. Was machen wir aus dem Muttertag? Dass der wirklich völlig schräg läuft und sie erklären diesen Tag zu einem skurrilen Tag und laden ihre Töchter ausdrücklich aus, dass sie auch keinen Telefonkontakt haben wollen. Mhm. Also nicht schlecht. Ja. Ja. Genau das Gegenteil. Mhm. Also ich würde sagen, zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, wir haben jetzt Muttertag und für alle vermiesten Familienfeiern der letzten Jahre werden Papa und ich Frühstück Ostern 2-2 feiern. Mittagessen werden wir Weihnachten 2-6 feiern. Nachmittags feiern wir den Geburtstag vom Papa von 1998. Und damit das gewährleistet ist, dass dieses Fest wirklich gelingt, seid ihr ausdrücklich beide ausgeladen. Auch mit dem Wunsch, sich nicht telefonisch zu beteiligen, weil wir feiern allein. Okay, prima. Den Hühnerhaufen werden wir schon mal ein bisschen durcheinander bringen. Also Bittstellerhaltung, bitteschön nicht. Ja. Okay. Ablegen, ja, gut. Klingt gut. Andere Richtung, okay. Andere Richtung. Danke. Wie fühlt sich das an? Ja, gut. Gut, ich höre Ihre Sendungen immer und habe eigentlich so viele Sachen aufgeschrieben. Ich wünsche Ihnen für Ihren wunderschönen, das wird der Muttertag aller Tage werden. Ja. Wünsche ich Ihnen unglaublich viel Spaß. Außerdem gehören Hühner zu meinen Lieblingstieren. Ja. Dann passt das Bild sehr schön. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Bitte. Ich sag noch mal kurz die Nummer, weil eben ein Gespräch, das in der Leitung war, unterbrochen wurde. Vorsichtshalber sage ich noch mal die Nummer. Bitte noch mal anrufen unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Irgendwie klappt es jetzt mit dem Anrufer nicht. Ich bitte noch um eine kurze Zeit Geduld. Wir spielen noch einmal kurz Musik. Wow, jetzt hat's geklappt. Ich freue mich. Jawohl, jetzt wir zwei beiden. Ja, meine Frage ist, wie kann man lernen, besser loszulassen? Oh, da bin ich Weltmeister. Materielle Dinge loszulassen. Ach so. Und auch, ja, das steht jetzt erstmal im Vordergrund. Wie kann man lernen, loszulassen? Ja. Okay, ein bisschen konkreter brauchen wir es. Wie alt sind Sie? Ja, ungefähr 60. Und es ist eine, ungefähr 60 genügt komplett, steht eine Lebensveränderung an, dass Sie sagen, ich muss lernen, Materielles loszulassen. Ja, eigentlich schon. Ich habe einfach zu viele Dinge, aber ich kann mich von nichts trennen. Oder von wenig trennen. Wenn man von wenig Brauchbarem trennen. Gutem trennen. Das ich zwar momentan nicht mehr brauche, nicht mehr anziehen kann, sondern wird Kleider, die mir momentan einfach zu eng sind. Mhm. Und ja. Ist die Wohnung voll? Ja, in etwa schon. Gibt es noch einen Gang zum Bett, der frei ist? Nein. Also auch zum Bett muss man schon über einen Karton steigen? Ja. Der Sessel ist schon vollgepackt? Der Sessel ist auch vollgepackt, ja. Auf dem Sofa kann man nur sitzen, wenn man vorher die Sachen zur Seite schiebt? Ja. Okay. Die Wohnung ist sauber? Von Zeit zu Zeit eher, ja, mehr oder weniger. Sie leben alleine? Mhm. Sie sind sich dieser alles zusammenhalten und nicht loslassen, Wut oder Sucht, ja, sind Sie sich schon länger bewusst? Bin ich mir schon länger bewusst. Und Sie haben therapeutisch da schon was unternommen? In Therapie bin ich, aber mein Therapeut kann mir eigentlich wenig helfen in der Sache. Wie lange machen Sie Therapie? Ja, sagen wir mal ein Dreivierteljahr im Abstand von 14 Tagen, 3 Wochen. Mhm. Und aber sozusagen, wir sind da, ja, die Gespräche, obwohl ich das anders haben möchte, bleiben sehr oberflächlich, habe ich den Eindruck. Und ich soll jetzt einen Knüller landen, dass sie morgen anfangen und die allen, oh, klasse, das machen wir. Also wir machen jetzt den absoluten Knüller, dass sie die Pullover morgen ausräumen. Das heißt, sie haben das Gefühl, sie brauchen eine Information, die sie auf einer tieferen Schicht erreicht, außer dass sie Verhaltensmaßnahmen erklärt bekommen. Ja. Diese Sammelleidenschaft war nicht immer. Die hat relativ spät angefangen. Was war da anders, als sie nicht hatten? Was da anders war, da habe ich noch andere Hobbys gehabt. Zum Beispiel? Ich bin tanzen gegangen, ich bin sehr viel Musikveranstaltungen gegangen, ich war berufstätig, ich habe Freunde gehabt und ja, meine Lebensplanung und ja, anders. Wie kam das, dass diese Hobbys sozusagen alle vermüllt wurden? Die Musik gibt es als Angebot, das Tanzen gibt es als Angebot, die Freunde gibt es als Angebot. Was ist passiert, dass diese Hobbys eingeschlafen sind? Das Tanzen hat aufgehört zu haben innerhalb kurzer Zeit eine Familie mehr Todesfälle gehabt. Und ja. Welches von diesen Hobbys, die ja so wichtig waren, dass sie vor diesem Vermüllen, dass sie sich vor diesem Vermüllen geschützt haben, welches Hobby wäre ansatzweise wieder aufzunehmen? Also tanzen kann ich mir jetzt immer vorstellen, weil ja, wo ich schon mal dann denke, aber von der Figur her, da ja, mache ich mir keine Hoffnung. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie tanzen? tanze, wenn ich alleine tanze. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich irgendwie leichter. Und, ja. Wo ist die Angst? Die Angst ist, dass man schwindelig wird. Das ist die einzige Angst. Also das alle Tanzen, anderen Ängste sind die verschwunden. Ich müsste sagen, dass wie gesagt, mit der Fülle meiner Wohnung habe auch ich mich angefühlt und wie gesagt, jetzt fühle ich mich einfach nicht.